Besondere Erläuterung zu der Gesetzesforderung im Manifest. Zu § 1. Es ist ganz unerlässlich, dass sämtliche staatlichen und kommunalen Schuldenverschreibungen in der gleichen Weise behandelt werden, da nur so eine einheitliche großzügige Regelung unseres gesamten Geldwesens Hand in Hand mit der Brechung der Zinsknechtschaft durchgeführt werden kann. Zu § 2. Dass die Brechung der Zinsknechtschaft gleichzeitig bei allen übrigen festverzinslichen Papieren vorgenommen werden muss, ist schon aus dem Grunde klar, um nicht ein unsinniges in die Höhe schnellen dieser Papiere herbeizuführen. Dies würde dann selbstverständlich eintreten, wenn nur die staatlichen Papiere als zinslos erklärt würden. Die Abtragung der Schuld als solche wäre durch jährliche Rückzahlung zu betätigen, wodurch eine stetig und gleichmäßige Entschuldung aller belasteten Objekte herbeigeführt würde. Zu § 3. Dieser Paragraph steht im engsten Zusammenhang mit den vorangegangenen, ebenso wie mit der in § 5 geforderten Verstaatlichung des Realkredites. Der mit Hypotheken belastete Bauer oder Hausbesitzer bezahlt nach wie vor den Betrag weiter, den er bisher an den Gläubiger zu bezahlen hatte, aber nicht mehr als ewigen Zins, sondern als Rückzahlung. Nach 20, 25 oder 30 Jahren, je nach der Höhe des bisherigen Zinsfußes, wird auf diese Weise der Grund- und Hausbesitz entschuldet sein. Die Hypothekenbank ihrerseits kann natürlich ebenso nur während dieser Zeit die Pfandbriefzinsen entsprechend weiter an den Pfandbriefbesitzer zahlen. Hand in Hand mit dieser Entschuldung tritt ein Besitzrecht der Gemeinschaft an den von Hypotheken befreiten Immobiliarbesitz. Vorauszugehen hätte ein allgemeiner Wohnungs- bzw. Immobiliarkataster, denn auch der schuldenfreie Immobiliarbesitz hat natürlich das Recht auf Zurückbezahlung des investierten Kapitals sowie ein dauerndes Anrecht auf den Teil des Mietzinses, der zur Bestreitung aller mit Immobiliarbesitz verbundenen Unkosten, Spesen usw. sowie auf entsprechende Entschädigung für persönliche Mühewaltung. Wir wollen dies an dem Bild eines städtischen Mietshauses in allgemeinen Umrissen erläutern. Das Haus hat einen Wert von 100.000 Mark. Darauf sind eingetragen die Forderungen von 50.000 Mark zu 4% einer Hypothekenbank an erster Stelle, von 20.000 Mark zu 5% von privater Seite an zweiter Stelle und 30.000 Mark beträgt das vom Hausbesitzer selbst aufgebrachte Geld. Die Mieteingänge sind 7.000 Mark. Hiervon sind abzuzahlen für die erste Hypothek 2.000 Mark, für die zweite Hypothek 1.000 Mark, für Spesen, Abgaben und so weiter 1.000 Mark, im Ganzen 4.000 Mark. Es bleiben somit dem Hauseigentümer 3.000 Mark als Verzinsung für sein eigenes aufgewendetes Kapital von 30.000 Mark. Nach Durchführung der gesetzlichen Zinslosmachung des Geldes ist nach 10 Jahren der Stand folgender. Erste Hypothek 30.000 Mark, zweite Hypothek 20.000 Mark, die Kapitalforderung des Hausbesitzers ist ganz zurückbezahlt, dagegen ist ein neues staatliches Besitzrecht getreten in Höhe von 50.000 Mark. Damit beginnt für den Staat das Mitbestimmungsrecht über die weiteren Mieteingänge sowie die Festsetzung der Mietpreise. Es wäre nun ungerecht, den Hauseigentümer im Hinblick auf die Rückzahlung gleichzustellen mit den Hypotheken. Denn sein Kapital ist nicht das im engeren Sinne durch die Brechung der Zinsknechtschaft zu treffende reine Leihkapital. Es handelt sich dabei um riskiertes Kapital, nämlich um ein in ein wertvolles Gut, nämlich ein Haus, umgesetztes Geld. Es ist daher für den Hausbesitzer entweder eine längere Fortdauer eines Rentengenusses oder aber ein entsprechender Prozentsatz aus den Verwaltungsspesen des Hauses dauernd zuzugestehen. Es kann nicht Aufgabe sein, an dieser Stelle irgend bindende Vorschläge zu machen. Es handelt sich nur um Andeutungen, dass uns Anregungen wie eine reibungslose Überführung der Zinswirtschaft in eine zinslose Wirtschaft auch auf dem Gebiet des Realbesitzes erfolgen könnte. Um das Beispiel übrigens noch zu vollenden, sei der Stand nach 25 Jahren angenommen. Dann sind alle Hypotheken zurückbezahlt, nur die dauernden Aufwendungen sind die gleichen oder werden des höheren Alters des Hauses erhöht von 1.000 auf zum Beispiel 1.500 Mark. Der dem Hauseigentümer zugebilligte Satz aus dieser Summe sei auch etwa 1.000 bis 1.500 Mark, so ergibt sich demnach das Bild, dass rund 3.000 Mark von den Mieteingängen tatsächlich dauernde Lasten sind, während die überschießenden 4.000 Mark von den ursprünglichen 7.000 Mark Mieteingängen frei verfügbar wären. Der Staat hat es also in der Hand, die Mieten um mehr als die Hälfte herabzusetzen. Er wird dies zum Beispiel tun in Arbeiterhäusern oder er setzt sie nur um 20, 30 oder 40% herab und gewinnt aus der noch verbleibenden Differenz eine ungeheure Einnahmequelle für sonstige staatliche Bedürfnisse, in erster Linie natürlich für den staatlich zu betreibenden Wohnungsneubau. In Herrschaftshäusern werden die Mieten nicht oder nicht viel abgesetzt werden, woraus weitere sehr große Mittel auch für den besseren Wohnungsbau frei werden oder für besondere soziale Zwecke. Diese Zukunftstatsache eröffnet aber, und ich halte das für eine sehr fruchtbare Perspektive, die innere Berechtigung für die Gemeinschaft, den Staat, schon jetzt in die Bestimmungen der Mietpreise einzugreifen, in der von mir oben skizzierten Weise einer Absenkung der Mietpreise der Arbeiterwohnungen. In dem wachsenden Anteilsrecht des Staates am Immobiliarbesitz liegt die Begründung für eine fundierte Notenbank, Gutschriftsausgabe gegenüber den Hypothekengläubigern.